In den Wurzeln der Palme überwintern wir mit dem Kopf, hydrophob zwischen Luftblasen und einem Paradies, das nach Abholzung schmeckt. Lass uns träumen, bis ihnen der Atem ausgeht.